Fertig aus Kriegen, den zu wählen, der mir am besten so gefällt. Tausend und mehr müsste man zählen, die es gab auf dieser Welt. Würde ich gar nicht erst lange raten, auch Bedenken hätte ich keins. Ich bin Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Ich bin Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Nicht, dass ich all die guten alten noblen Kriege bloß veracht, diese herrlich bunten Gestalten, die sich dümmelten in der Schlacht. Doch diese Kavallerieattacken, Lanz und Säbel, alles nicht meins. Ich bin Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Ich bin Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Einige gab es und die waren fabelhaft lang und voller Witz. Damals Troja doch an Jahren, Länge noch die vom alten Fritz. Auch nach dem 30-Jährigen hatten alle noch nicht genug davon Scheins. Doch ich bleib Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Doch ich bleib Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Ja, auch die echten heiligen Kriege gegen die Heiden waren gut. All diese Kreuz und anderen Züge, da floss auch sehr viel Blut. Sicher noch wahre Heldentaten, da war Gold und Gott noch eins. Doch ich bleib Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Doch ich bleib Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Ein sehr gewaltiges Massaker war auch der Weltkrieg Nummer 2. Ganz Europa im Brand geflackert, war ja selber mit dabei. Doch für uns echte Bellokraten nur die Kopie von Nummer 1. Ich bleib Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Ich bleib Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Als der Oberst voll mal warten, ist ja vielleicht noch gar nicht Schluss. Wenn die Raketen erstmal starten, kommt's zum großen Todeskuss. Danach bleiben nur noch paar Ratten, doch bis dahin bleib ich bei meins. Ich bin Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1. Ich bin Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1.